Felicitas, ein Hörspiel von Barbara Bray, nach einer Novelle von Gustave Flaubert. Die Personen und ihre Sprecher sind die junge Felicitas, Maria Körber, die alte Felicitas, Hilde Körber, Theodor, Gerhard Winter, Frau Aubin, Ellen Daub, Paul, Dieter Henkel, Virginia, Monika Rulf, Mutter Simon, Hildegard Grete, Jeanne, Rosemarie Kirstein, Erzähler Günter Schramm, Regie Frenze Roloff. Ein halbes Jahrhundert lang beneideten die Hausfrauen von Pont-l'Évêque Frau Aubin um ihre Magd Felicitas. Sie stand beim Morgengrauen auf, um nicht die Messe zu versäumen, und arbeitete ununterbrochen bis zum Abend. Ihr Gesicht war mager. Mit 25 sah sie aus wie 40, ab 50 zeigte sie keine Veränderung mehr. Da sie schweigsam war, sich steif und gerade hielt und ungelenke Gesten machte, konnte man sie für eine automatisch funktionierende Holzpuppe halten. Wie jede andere hatte sie ihre Liebesgeschichte gehabt. An einem Augustabend wurde sie auf den Jahrmarkt mitgenommen. Das Gelärm der Musikanten, die durcheinander wirbelnde Menschenmenge betäubten sie. Bescheiden hielt sie sich abseits. Guten Abend. Ganz allein? Guten Abend. Gefällt es Ihnen hier? Oh, danke. Ganz gut. Ich habe Sie hier noch nie gesehen, oder? Ich bin noch nicht lange in dieser Gegend. Aha. Wo wohnen Sie denn? Ich bin Viehmarkt. Auf dem Hof von Philips. Ach, Fima. Hm. So, so. Mein Vater hat jetzt seinen eigenen Hof. Und was macht Ihr Vater? Er ist tot. Oh. Möchten Sie ein Glas Cider? Nein, danke. Na schön. Aber Sie haben wohl nichts dagegen, wenn ich was trinke, hm? Ich will mich ja schließlich amüsieren heute Abend. Das ist eine durstige Sache, das Tanzen. Hallo, Sie da. Ja. Ein Glas Cider. Ja, gleich. Ich habe noch nicht getanzt. Was? Sie haben heute noch... Danke. Sie haben heute noch nicht getanzt? Nein. Ja, dann wird's aber höchste Zeit. Wie heißen Sie? Felicitas. Oh, ist ein hübscher Name. Und wie alt sind Sie? 18. 18. Und Sie? Wie heißen Sie? Theodor. Aber die Mädchen nennen mich gewöhnlich Theo. Also, wollen wir jetzt tanzen? Und nachher... Ja, versprechen kann ich Ihnen natürlich nichts. Aber vielleicht bringe ich sie dann nach Hause. Oh. Am Rhein eines Haferfeldes zwang er sie brutal zu Boden. Sie hatte Angst und begann zu schreien. Er ging fort. Aber ihr Widerstreben stachelte seine Verliebtheit an. Er setzte einstellig ein nach dem anderen durch. Felicitas! Hallo! Ja, bitte? Ach. Guten Abend, Theodor. Guten Abend. Na, fährst du ein Stück mit? Wir haben doch fast den gleichen Weg. Ja, gern. Komm, steig auf. Ja? Ach. So. Hey, Brauner. Hey! Ah, bekomme ich keinen Kuss? Wirklich, dir scheint überhaupt nichts mehr in mir zu liegen. Oh, Theo, ich lieb dich doch, das weißt du. Nur... Nur was? Kommst du mir immer noch mit dem ersten Abend nach der Tanzerei damals? Ich habe dir schon 100 Mal gesagt, dass ich ein bisschen betrunken war. Ich wollte dir doch nichts Böses tun. Jedenfalls braucht man verdammt mehr als nur ein Glas Cider, um dich rumzukriegen. Ich weiß, aber... Also, wozu das ganze Getue? Sei doch ein wenig vernünftig, Mädchen. Wofür hältst du mich eigentlich? Ich habe dir schon gesagt, dass ich dich heiraten möchte, sobald es sich nur machen lässt. Willst du das wirklich? Es wäre grausam von dir, mich zu verspotten. Natürlich will ich. Ach, Theo. Wie schön. Immer beisammen sein. Nicht mehr allein sein. Ich weiß, ich bin nicht sehr hübsch, nein. Oh. Aber geschickte Hände habe ich, das sagen die Leute alle. Und ich werde alles so hübsch für dich machen. Du wirst mich nie verlassen wollen. Du bist ja wirklich süß. Ich bin schon glücklich, wenn ich nur dran denke. Hm? Dann solltest du auch nichts mehr gegen deinen Kuss haben. Komm, du... Na also. Aber nimm doch nicht gleich Reißaus, wenn ich meinen Arm um dich lege. Du machst einem schon zu schaffen, weißt du. Lass mich doch. Ach, das Einzige, was mich hindert, dich sofort zu heiraten, ist dieser verdammte Militärdienst. Letztes Jahr hat mich mein Vater rausgeboxt. Aber ich weiß nicht, ob man mich dieses Jahr nicht widerruft. Dann würde ich warten. Ich würde 100 Jahre auf dich warten, Theo. Ja, ja, ja. Für dich ist das alles ganz einfach. Aber für mich, ich mag nicht in diese dreckige Armee gehen. Wenn du verheiratet wärst, müsstest du nicht gehen. Ich weiß, aber wir wollen die Dinge doch nicht überstürzen, nicht wahr? Natürlich nicht. Wann wirst du denn wissen, ob du gehen musst? Morgen schaue ich mal bei der Präfektur nach, wie es um mich steht. Am Sonntag erzähle ich dir dann, was los ist. Ich hoffe, dass alles gut geht. Ich auch, bei Gott. Komm jetzt, wir gehen durch den Wald. Die Pferde können ruhig allein bleiben. Ach, dieser Abend. Sieh nur die Sterne und wie das Heu riecht. Komm, Felicitas, du willst doch auch ein bisschen Freude haben am Leben. Theodor! Hallo! Theodor! Was wollen Sie denn? Es tut mir leid. Mein Bruder konnte nicht kommen. Er bat mich, es Ihnen auszurichten. Was ist? Ein Unfall? Das nicht gerade. Was dann? Also, Sie wissen doch, wie sehr ihm daran lag, nicht in die Armee zu kommen. Ja. Und da war er in einem Zustand, wo ihm alles egal war, wenn er nur davonkam. Ja. Er hat gerade Frau Leusel geheiratet. Das hat natürlich auch sein Gutes. Sie könnte zwar seine Mutter sein, aber man sagt, dass sie steinreich ist. Und ein Bettler darf nicht wählerisch sein, das müssten Sie doch wissen. Aber was ist denn los? Machen Sie nicht so ein Gesicht. Theo, wie konntest du? Wie konntest du nur? Hör mal, Mädchen, sei doch vernünftig. Sowas passiert Hunderten, Tausenden. Na, na, Sie werden es überstehen. In wenigen Monaten lachen Sie darüber. Hören Sie. Ihr Schmerz war maßlos. Sie warf sich zu Boden, schrie, rief den lieben Gott an und jammerte einsam auf dem Felde bis zum Sonnenaufgang. Dann ging sie zum Gutshof zurück und kündigte ihren Dienst. Als sie am Monatsende ihren Lohn in Empfang genommen hatte, schnürte sie ihre wenigen Habseligkeiten in ein Taschentuch und wanderte nach Pont-l'Évêque. Bitte komm in die Küche. Du kannst dich setzen. Danke, Gnefrau. Mutter Simon hat dich also hergeschickt? Ja, sie sagte, dass sie ein Dienstmädchen suchen. Aha, das muss ich mir natürlich überlegen. Ja, Gnefrau. Keine Familie? Nein, nur eine Schwester in Trouville. Ich werde sie wohl kaum mehr sehen, jetzt wo sie verheiratet ist. So. Jedenfalls schätze ich das ewige Kommen und Gehen nicht. Warum gabst du deine letzte Stelle auf? Sie gefiel mir nicht. Ich mag das Landleben nicht. Wir werden das untersuchen, falls du hier bleibst. Ich kann natürlich keinen Anhang dulden. Als Witwe und eine der einflussreichsten Frauen von Pont-l'Évêque muss ich dafür sorgen, dass der Ruf meines Hauses über jeden Vorwurf erhaben bleibt. Ja, Gnefrau. Wenn ich dich behalte, dann musst du volle Verantwortung für sämtliche Arbeiten im Haus übernehmen, auch für den Stall und das Federvieh. Ich dachte an etwa 100 Franken im Jahr. Ich glaube, das dürfte das Übliche sein. Ganz wie Sie meinen, Gnefrau. Natürlich sind da noch die Kinder. Paul ist 7 und Virginia beinahe 4. Ich werde sie jetzt vom Gärtner reinrufen. Kinder, bitte kommt einmal her. Ich erwarte von dir, dass du die Kinder... Ja, kannst du überhaupt mit Kindern umgehen? Ich mag Kinder schrecklich gern, Gnefrau. Ja, Mama, was ist denn? Hast du gerufen, Mama? Wer ist das? Still jetzt, still. Das ist Felicitas, die vielleicht zu uns kommt. Sag dir guten Tag. Stell die Gießkanne weg, Virginia. Guten Tag. Guten Tag, Felicitas. Darf ich mich auf deinen Schoß setzen? Aber sicher, mein Schäfchen. Und ich werde dir Märchen erzählen und wunderschöne Kuchen backen und deine hübschen Haare kämmen und dir helfen, die Blumen zu gießen. Komm her, Schätzchen, steig auf Felicitas Knie. Kleines Schäfchen. Du bist lieb. Gut, es sieht so aus, als ob nun alles entschieden ist. Du wirst also hierbleiben. Ja, gnädige Frau. Aber noch etwas, Felicitas. Ja? Ich möchte lieber, dass du die Kinder nicht küssest. Bitte. Guten Morgen, mein Kind. Georgina! Still, Lulu. Halt den Schnabel oder ich deck dich zu. Guten Morgen, Mutter Simon. Frau Aubin hat mich gebeten, Ihnen diese Liste zu bringen. Ich soll die Sachen später abholen, wenn ich mit der Wäsche fertig bin und mit dem Saubermachen. Sie haben die Stelle also bekommen? Ja. Ach, darf ich den schönen Vogel mal anschauen? Den Papagei? Ja. Ich habe noch nie so einen gesehen. Ist der aber hübsch. Der ist schon richtig. So, so, Sie haben also die Stelle bekommen. Hoffen wir nur, dass Sie länger dort bleiben als die anderen Mädchen. Sie müssen nämlich ein wachsames Auge auf Frau Aubin haben. Warum? Ich möchte nichts gegen Sie sagen. Schlimm genug, wenn man ohne einen Heller zurückbleibt und zwei Kinder großziehen soll. Aber unter uns, sie hat etwas von einem Leuteschinde. Ach, schwere Arbeit macht mir nichts aus. Und für Paul und für die kleine Virginia würde ich alles tun. Na ja, ja. Wir werden ja sehen. Also gehen wir mal die Liste durch. Erbsen. Hat sie Ihnen gesagt, welche Sorte? Nein. Aber hören Sie auf mich. Lassen Sie sich nicht ausnutzen. Hier, nehmen wir mal diese Sorte. Und vergessen Sie nicht, immer zu Mutter Simon zu kommen, wenn Sie irgendeinen Rat brauchen. Falls Sie bei Frau Aubin bleiben sollten. Felicitas blieb. Sie besorgte Küche und Haushalt, kochte, wusch, bügelte, schirrte die Pferde an, mästete das Geflügel und aß von dem 12 Pfund schweren Brot, das eigens für sie gebacken war und 3 Wochen lang reichte. Und am Abend, wenn die Mahlzeit beendet, das Geschirr abgeräumt, die Haustüre verschlossen war, schüttete sie Asche auf die Glut und nickte den Rosenkranz in den Händen am Herde ein. Sie fühlte sich glücklich. Felicitas? Ja, mein Herzchen. Ich bin müde. Können wir uns in den Schatten setzen? Komm, leg deinen Kopf auf meinen Schoß. Ich werde den Sonnenhut abnehmen. Wie schön. Du riechst nach Lavendel, Felicitas. Ach, heute Morgen habe ich Lavendelsäckchen genäht für die Wäsche. Die letzten habe ich schon vor 6 Jahren gemacht. 1 Jahr, nachdem ich zu euch kam. Was hast du da für ein hartes Ding in der Tasche? Das? Das ist der Atlas, den dir deine Mutter geschenkt hat. Ich habe gedacht, du würdest ihn vielleicht gern anschauen. Lies mir vor. Du weißt doch, dass ich nicht lesen kann, Liebes. Es tut mir leid. Dann betrachten wir uns halt die Bilder und ich erkläre dir, was sie bedeuten. Diese Männer da mit den Federn auf dem Kopf, das sind Menschenfresser. Und das ist ein Pavian, der ein kleines Mädchen entführt. Ja, sowas. Hier bei uns gibt es keine Paviane, Felicitas. Ich hab noch nie davon gehört, Liebling. Und hab nur keine Angst. Den Pavian möchte ich sehen, der meiner kleinen Virginia was antut, solange ich da bin. Ich bin so froh, dass ich dich habe, Felicitas. Ach, da ist eine Landkarte. Dort das Meer. Und hier, wo mein Finger ist, da ist Frankreich. Frankreich? Was ist das? Och, Felicitas, bist du aber dumm. Du weißt überhaupt nichts. Ich mag das alte Buch da nicht mehr anschauen. Na sowas. Und ich hab mich so daran gefreut. Erzähl mir lieber, wie du ein kleines Mädchen warst. Da gibt's nicht viel zu erzählen. Irgendetwas muss es doch geben. Erzähl doch. Ich weiß nichts. Ihr Vater, ein Maurer, war vom Gerüst gestürzt. Dann starb auch die Mutter. Ein Pächter nahm Felicitas zu sich und ließ sie die Kühe auf der Weide hüten. Es fröstelte sie in ihren Lumpen. Flach auf dem Boden liegend trank sie das Pfützenwasser, wurde ohne Grund verprügelt und schließlich fortgejagt wegen eines Diebstahls von 30 Hellern, den sie nicht begangen hatte. Erzähl doch etwas, Felicitas. Hast du keine Geschwister? Die sind alle fort, außer Marie. Sie hat sich verheiratet und lebt in Trouville. Victor ist eins von ihren Kindern. Ach ja, der kleine Junge ohne Schuhe, der dich manchmal besucht. Ich mag ihn. Wann kommt er denn wieder? Ich weiß nicht. Deine Mutter sagt, er darf nicht so oft kommen. Warum bist du denn nicht verheiratet? Bist du zu hässlich? Aber Virginia, ich weiß nicht, Liebling. Wenn es Gottes Wille ist, dann werde ich auch eines Tages heiraten. Immer sagst du jetzt, wenn es Gottes Wille ist. Das tatest du sonst nicht? Weil ich es noch nicht verstand. Ich kannte ja nicht einmal den Katechismus, bis ich euch dazu anhielt, ihn zu lernen. Mama sagt, dass du auch jetzt noch nicht viel davon verstehst. Sie sagt, du tust nur das, was ich auch tue. Sie sagt, dass meine erste Kommunion für dich wichtiger war als deine eigene. Ja, das stimmt. Du sahst so... Alle Kinder sahen so schön aus. Du hast die ganze Zeit geweint, als der Pfarrer von der Kreuzigung sprach. Warum hast du geweint, Felicitas? Niemand tat das sonst. Auch ich nicht. Lass doch, Liebes. Nein, sag, warum hast du geweint? Ich kann nicht verstehen, warum die Menschen so grausam zu ihm waren. Paul sagt, dass du von dem, was der Pfarrer erzählt, gar nichts verstehst. Woran denkst du, wenn du an Gott denkst, Felicitas? Ach, nein, nein, nein. Was für ein Kind. Ach, worauf du nicht alles kommst. Aber jetzt steh auf, da kommt deine Mutter und Paul aus dem Wald. Es wird Zeit, dass wir heimgehen. So sag's mir doch. Wenn du an Gott denkst, was siehst du dann? Es machte ihr Mühe, ihn sich vorzustellen. Und von den Dogmen begriff sie nichts. Aber säen, ernten, keltern, alle jene vertrauten Verrichtungen, von denen das Evangelium spricht, die gab es ja auch in ihrem Leben. Gott war daran vorübergegangen. Und fortan liebte sie die Lämmer umso zärtlicher aus Liebe zum Lamm Gottes und die Tauben um des Heiligen Geistes willen. Ich will's aber wissen, Felicitas. Wenn du an Gott denkst... Felicitas, Virginia, kommt jetzt sofort her. Wir müssen gehen, es wird feucht und neblig. Sieh mal, Mama, die Kühe stehen alle auf. Warum denn? Oh, tatsächlich, Paul, was sollen wir machen? Nur keine Angst, nee, Frau, die Kühe tun uns nichts. Wir laufen über die Wiese und durch das Gatter dort. Oh, ich kann diese Biester nicht ausstehen. Ach, machen Sie sich nichts draus. Ich gebe der einen da einen Klaps, dann wird sie sich schon davon machen. Nur weg, weg mit dir. Hab ich's nicht gesagt? Sieh nur da hinten, was da auf uns zukommt. Das ist doch ein Stier. Oh, oh! Nicht laufen. Nicht laufen! Nehmen Sie die Kinder, Gnefrau, und gehen Sie zum Gatter, aber langsam! Ich versuche, ihn aufzuhalten! Der Stier kam schnaufend über die Wiese galoppiert. Felicitas riss mit beiden Händen Rasenstücke los und schleuderte sie nach seinen Augen. Brüllend senkte er das Haupt. Schnell, Gnefrau! Schnell! Ich kann ihn nicht länger aufhalten! Schrittweise wich sie vor ihm zurück und bewarf ihn mit Erdklumpen, bis Frau Aubin und die Kinder in Sicherheit waren. Wir sind in Sicherheit. Versuche wegzukommen. Schon hatte der Stier Felicitas gegen das Gatter gedrängt. Sein Geifer flog ihr ins Gesicht. Da gelang es ihr in letzter Sekunde, sich zwischen zwei Latten hindurchzuzwängen. Wir sind gerettet. Oh Gott sei Dank, Gott sei Dank, wie wir gerannt sind. Du bist doch nicht verletzt, Felicitas. Nein, nein, Gefa. Mir fehlt nichts, aber was ist denn mit Virginia? Du bist ja ganz blass. Mein armes kleines Mädchen. Und zitterst am ganzen Leib. Musik. Guten Morgen, Felicitas. Was darf sein? Janine! Sei still, Lulu! Guten Morgen, Mutter Simon. Guten Morgen, Lulu. Möchte ein Taschenmesser, wenn Sie welche bekommen haben, um es Paul in die Schule zu schicken. Und ein Stück rosa Band. Rosa Band? Geht's denn auf einen Ball? Nein, für Fräulein Virginia. Sie fährt morgen auch fort zur Klosterschule. Ich möchte einen schönen Blumenstrauß binden. Ich kann mich nicht lang aufhalten. Ich bin nur für einen Moment entschlüpft, wenn die Bügeleisen warm werden. Ich habe nur dies Band hier. Können Sie es brauchen? Ja, das ist hübsch, ja. Aber ich sag, es ist falsch, sie wegzuschicken. Sie braucht ihr Zuhause. Da stimme ich Ihnen bei. Aber Ihre Mutter scheint zu der Abreise entschlossen zu sein. Sie wollte nicht auf mich hören. Und das hier ist das einzige Taschenmesser, das ich reinbekommen habe. Aber wenn Sie mich fragen, genügt es vollkommen für diesen jungen Tunichtgut. Wollen Sie es nehmen? Ja. Er verliert es ja doch in 5 Minuten. Das kleine Mädchen hat sich wohl niemals ganz davon erholt. Ich meine, von dem Schock damals mit dem Bullen. Nein. Sie ist immer so... so... nervös. Ja. Wissen Sie, ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass sowas in Ihnen steckt, Felicitas. Was? So tapfer zu sein. Ich hätte das nicht gekonnt. Ich wäre auf der Stelle in Ohnmacht gefallen. Tapfer? Ich war nicht tapfer. Was hätte ich denn sonst machen sollen? Das lobe ich mir. Ein Mädchen, das auch ein bisschen bescheiden ist. Ach, Mädchen. Ich bin fast 30. Na, was habe ich gesagt? Als Sie hierher kamen, da mahnte ich zur Vorsicht. Und jetzt schauen Sie sich an. Sie schuften sich ab bis auf die Knochen, ja, ein Jahr aus. Und was ist der Dank dafür? Wenn Sie nicht aufpassen, werden Sie eine alte Frau sein, bevor Sie sich's versehen. So, hier sind auch ein paar Süßigkeiten für das kleine Mädchen. Arme Virginia, ich fürchte, sie wird keine alten Knochen bekommen. Sagen Sie sowas nicht. Bitte, sagen Sie doch sowas nicht. Felicitas, was schleichst du denn hier herum? So habe ich dich noch nie gesehen in all den Jahren, die du schon bei mir bist. Was ist? Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist nur, weil ich die Kinder vermisse, gnädige Frau. Für sie ist das natürlich noch schlimmer, ich weiß, aber... Es geschieht zum Besten der Kinder. Es war höchste Zeit, dass Paul in die Schule kam und Virginia ist beinahe 15. Sie muss Englisch lernen, Musik und so weiter. Und hier in Pont-l'Évêque gibt es niemanden, der eine vielseitige Bildung vermitteln könnte. Schon. Aber sie war doch so kränklich, seit sie diese Angst vor dem Stier gehabt hat damals. Die Nonnen sind ja bestimmt gut zu ihr, aber Honfleur ist so weit weg. Das musst du schon mir überlassen. Außerdem schreibt sie ja dreimal in der Woche. Ich kann die Briefe doch nicht lesen. Du hättest dich eben mehr anstrengen sollen, als ich es dir beibringen wollte. Ich hab mich ja angestrengt, ne Frau. Es hat nichts genützt. Ich bin halt so dumm. Wie dem auch sei, es hat keinen Sinn, sich der Kinder wegen zu quälen. Du musst dich eben beschäftigen, Felicitas. Frau Aubin? Ja? Darf mein Neffe ab und zu herkommen und mich besuchen, jetzt wo die Kinder fort sind? Ich weiß, vorher wollten sie das nicht, weil sie sonst seine Redensarten aufgeschnappt hätten, aber jetzt, wo sie nicht da sind... Na schön. Er ist ja auch schon wieder weg, wenn die beiden in den Ferien heimkommen. Sein Vater schickt ihn nämlich aufs Meer, den armen Bub. Also von mir aus, aber nicht so oft. Oh, danke, Frau Huber. Danke. Sie wissen gar nicht, wie ich mich freue. Sie wissen gar nicht, was es für mich bedeutet, jemand um mich zu haben, um den ich mich kümmern kann. Er ist so ein lieber Bub. Er kam am Sonntag nach der Messe mit roten Backen und nackter Brust und er strömte den Duft der Felder aus, durch die er gewandert war. Felicitas bediente ihn wie einen Herrn und stopfte ihn mit Speisen voll, während sie selbst so wenig wie möglich aß, um den Mehrverbrauch auszugleichen. Seine Eltern schärften ihm jedes Mal ein, ihr irgendetwas abzubetteln. Ein Päckchen Zucker, Seife, Schnaps, manchmal sogar Geld. Er brachte ihr seine Wäsche zum Ausbessern und Felicitas tat es. Glücklich, dass ihn dies zum Wiederkommen veranlasste. Nett war's, dass man gestern wieder mal ihren Neffen bei der Vesper gesehen hat. Nicht alle würden so mit ihnen zur Kirche gehen. Ja, Mutter Simon, ich bin sehr stolz auf ihn. Und ich werde ihn sehr vermissen, wenn er fort ist. Geht er für lange weg? Ja. Er kann selbst nicht sagen, wann er zurückkommt. Bisher hat er nur kleine Reisen gemacht an der Küste entlang, aber jetzt fährt er richtig fort. Gott allein weiß, wohin. Oh ja, Felicitas, das ist der Lauf der Welt. Aber in ein paar Tagen kommen ja Herr Paul und Fräulein Virginia in den Ferien nach Hause. Es wird sie auf andere Gedanken bringen. Ja, bestimmt. Aber ich muss jetzt gehen. Ich will heute noch nach Honfleur. Victors Schiff fährt um Mitternacht ab. Ich muss ihn noch einmal sehen. Nachdem Frau Aubin zu Abend gegessen hatte, zog Felicitas ihre holzbesohlten Schuhe an und lief die 3 Meilen von Pont-l'Évêque nach Honfleur. Sie irrte im Hafen herum, stolperte über Taue, Lichter blinkten in wirrem Durcheinander, sie hörte einen Kapitän fluchen und dann sah sie einen Schiffsjungen am Ankerspiel. Victor! Er hob den Kopf. Victor! Im selben Augenblick wurde das Fallreep eingezogen. Auf dem vom Mondlicht überfluteten Meer schwamm ein dunkler Fleck, der immer matter wurde und langsam verschwand. Mit tränenüberströmtem Gesicht schaute Felicitas ihm nach. Was für ein Wetter. Hör doch, Virginia. Wie es stürmt. Jetzt auf dem Meer sein. Oh. Victor. Jedenfalls möchte ich immer noch lieber in der Schule sitzen, als hier eingesperrt zu sein. Können wir nicht ein bisschen rausgehen? Ach, Paul. Sie wissen doch, dass der Dr. Virginia verboten hat, bei diesem Wetter auszugehen. Was ist denn das für ein Kästchen in deinem Handarbeitskorb, Felicitas? Darf ich mal sehen? Sei vorsichtig, Liebling. Lass es nicht fallen, sonst zerbrechen die Muscheln. Lass mal sehen. Sowas? Ich glaube nicht, dass deine Nonnen das sehr geschmackvoll finden würden, Virginia. Seien Sie nicht so ungezogen, Paul. Victor würde niemals so unfreundlich sein wie Sie in letzter Zeit. Er hat mir dieses Kästchen von seiner ersten Kanalfahrt mitgebracht. Wo ist er jetzt? Ach, Virginia, wie gern ich das wüsste. Er hat vor kurzem eine sehr lange Reise angetreten. Und du weißt nicht, wohin er gefahren ist? Nein, ich habe noch nichts erfahren. Ich mache mir solche Sorgen. Ich wette, sie glaubt, dass er von Menschenfressern verschluckt oder von Pavianen verschleppt wird, wie in dem alten Atlas. Nicht wahr? Das glaubst du doch, Felicitas. Vielleicht. Siehst du, sie glaubt es tatsächlich. Weißt du deinen Rhein gar nichts, Felicitas? Ich habe Ihnen ein Glas Wein gebracht, meine Frau. Trinken Sie das, das wird Sie aufmuntern. Stell es auf den Tisch. Sie dürfen sich das nicht so zu Herzen nehmen. Es ist doch erst 4 Tage her seit dem letzten Brief. Vielleicht hat sie keine Zeit zum Schreiben. Sei nicht albern, Felicitas. Das ist nicht der Grund, das weißt du genau. Sie ist bestimmt wieder krank. Die Nonnen sagten mir am Ende des letzten Semesters, dass sie noch immer nicht kräftiger ist und sogar das Klavierspielen aufgeben musste. Oh Gott, diese grässliche Warterei. Tagelang. Ich habe schon ein halbes Jahr keine Nachricht, ne Frau. Nachricht? Was meinst du damit, Nachricht? Wovon? Von Victor, ne Frau. Von meinem Neffen. Ach, dein Neffe, das ist doch was ganz anderes. Von einem Schiffsjungen kannst du nicht alle Tage einen Brief erwarten. Dagegen meine Tochter? Aber ich habe ihn lieb. Ich habe Angst um ihn. Auch mir fällt das Warten schwer. Ich weiß ja nicht einmal, wo er ist. Da habe ich doch letzte Woche was über sein Schiff gelesen in der Zeitung. Was denn? Oh, sagen Sie es mir schnell. Gib mir meine Brille. Ja, bitte. Hier. Wie hieß es doch, dieses Schiff? Die glückliche Fahrt. Ja, ja, so hieß es. Was sagt man denn darüber? Das Schiff ist nach einer stürmischen Fahrt in Havanna angekommen. Das ist alles. So ist er gesund. Ach, danke, Gnädfrau. Vielleicht werden wir jetzt auch von unserer Virginia gute Nachricht bekommen. Bitten wir Gott darum. Havanna, haben Sie gesagt, dort kommen doch die Zigarren her, gell? Vielleicht bringt er mir diesmal eine Zigarre mit. Ist es weit von Pont-l'Évêque? Kann er vielleicht auf dem Landweg zurückkommen, wenn das Meer so wild ist? Ach, Felicitas, du machst mir Kopfschmerzen. Da schau dir den Globus an. Hier ist die Insel Kuba. Und dieser kleine schwarze Punkt ist Havanna. Wo, Gnädfrau? Ich kann nichts sehen. Hier. Ach so. Und wo ist Viktors Haus, Gnädfrau? Zeigen Sie mir's. Ach du lieber Himmel, du bist hoffnungslos, Felicitas. Du verstehst doch gar nichts. Ich glaube nicht, dass jemand wie du überhaupt richtig leiden kann. Brauchen Sie das Tablett noch, Gnädfrau? Nein, nein, du kannst es wegtragen. Ich will nach dem Briefträger ausschauen. Er muss bald kommen. Ja, Gnädfrau. Da ist er schon. Schnell lauf hin, ob ein Brief von ihr da ist. Ja. Na so, beeil dich doch. Und bring ihn gleich herein, hörst du? Der Postbote sagt, der Brief ist für mich. Und nicht von Virginia? Ich ertrag das nicht. Nein, tut mir leid. Würden Sie mir den Brief vorlesen, Gnädfrau? Gib ihn mir. Er kommt von deinem Schwager. Oh, Felicitas, das... Was gibt's denn? Er schreibt, dass Viktor tot ist. Tot? Er schreibt was vom gelben Fieber in Havanna. Armer kleiner Viktor. Armer kleiner Viktor. Felicitas, fass dich doch. Komm, wir gehen zusammen zum Herrn Pfarrer. Nein, ich habe keine Zeit. Ich muss hinunter zum Fluss. Felicitas! Ich muss zum Fluss. Die Wäsche. Gestern habe ich sie eingeweicht. Sie muss doch gespült werden. Brett und Waschtrog standen am Ufer des Flusses. Sie warf einen Haufen Hemden auf die Böschung, krempelte die Ärmel auf und ihre starken Schläge hallten in den umliegenden Gärten wider. Die Wiesen lagen verlassen. Der Wind kräuselte das Flusswasser. Auf dem Grund bewegten sich große Grasbüschel wie Haare treibender Leichen. Sie dämmte ihren Schmerz zurück und hielt sich tapfer bis zum Abend. Als sie dann in ihrer Kammer war, warf sie sich auf die Matratze, das Gesicht in das Kopfkissen gewühlt, die Fäuste an die Schläfen gepresst. Am nächsten Morgen stand sie wieder am Herd, bügelte, putzte und feilschte beim Einkauf so hartnäckig wie immer. Ich sage ja dauernd, dass Sie ausgenutzt werden, Felicitas. Tagtäglich, Jahr ein, Jahr aus. Das ist nicht recht. Lassen Sie sich mal diese Sachen in Ihren Korb packen. Sie sehen abgespannt aus. Ja, das reicht, Lulu. Ist genug. Wissen Sie, Felicitas, dieser Papagei redet zurzeit mehr als Sie. Sehr gesprächig waren Sie ja noch nie. Aber seit der arme Viktor tot ist... Bitte nicht. Ich bin in großer Sorge, Mutter Simon. Virginia ist schon wieder krank gewesen. Wir haben nichts mehr von ihr gehört. Die gnädige Frau kann das Warten nicht länger ertragen. Sie fährt heute Nachmittag nach Honfleur. Och, es tut mir aber leid. Armes, kleines Mädchen. Aber gar keine Nachricht ist gute Nachricht, sagt man. Und jetzt passen Sie endlich mal ein bisschen auf sich selbst auf und zeigen Sie Ihrer werten Frau Aubin, dass es auch noch andere Leute gibt außer ihr. Hören Sie, Felicitas, Sie müssen auf sich aufpassen. So. Wir sind da, Frau Aubin. Hier gleich um die Ecke ist der Klostereingang. Ja. Hier für Sie. Danke, Gnädige Frau. Ich hoffe, dass es dem kleinen Mädchen besser geht. Guten Tag. Hey! Frau Aubin! Frau Aubin! Felicitas, was machst du denn hier? Ich musste einfach kommen und Virginia sehen. Ich habe zugeschlossen und die Hühner eingesperrt. Da bin ich gerannt, um die Kutsche einzuholen. Und da bin ich hinten aufgesprungen. Und bitte nehmen Sie mich mit, Gnefrau. Dann komm. Wie wird es ihr wohl gehen? Lassen Sie mich anklopfen. Stützen Sie sich nur auf mich, Gnefrau. Frau Aubin? Ja? Treten Sie ein, bitte. Ihre Tochter Virginia ist vor einer Stunde verschieden. Sie ist sehr sanft entschlafen. Gottes Wille geschehe. Gnädige Frau, es ist wohl besser, wenn Sie erst ein wenig mit mir kommen, bevor Sie Ihre Tochter sehen. Aber das Fräulein hier könnte gleich hinaufgehen und helfen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. O Virginia, wie schön siehst du aus mit deinen langen Haaren und den Blumen und Kerzen. Wach noch einmal auf, nur für einen Augenblick, und sag deiner alten Felicitas auf Wiedersehen. Nein. Du musst dich ausruhen, mein Liebling, nicht wahr? Ruh dich nur aus. Felicitas muss zusehen, wie sie ohne dich auskommt. Auch ohne Victor. Als ich dein weißes Gesicht heute Morgen gewaschen hab und deine Hände gefaltet hab, da musste ich an ihn denken, weil ich das alles für ihn nicht tun konnte, als er starb. Aber jetzt tue ich es für euch beide und bete für euch beide, wenn ich dich zum Grab begleite. Virginia, dann begrabe ich meine beiden Kinder zusammen. Beide zusammen. Jeden Tag ging Felicitas zum Friedhof. Schlag 4 Uhr. Schlich sie dicht an den Häusern entlang, stieg den Hügel hinauf und trat an Virginias Grab. So verstrichen die Jahre, einförmig und ohne andere Einschnitte als die wiederkehrenden Feste, Ostern, Himmelfahrt, Allerheiligen. Herein. Guten Tag, Felicitas. Mutter Simon. Du meine Güte, das ist das erste Mal, dass ich Sie tagsüber woanders sehe als in Ihrem Laden. Setzen Sie sich und trinken Sie ein Glas Cider. Danke, Felicitas. Es war nicht viel los heute im Laden, denn da musste ich an Sie denken. Ich stellte mir vor, wie allein Sie sich fühlen müssen. Es geht mir gut. Na ja, ich weiß. Andere Leute tun Ihnen viel mehr leid als Sie sich selbst. Na, ich habe darüber nachgedacht, über all die Jahre, die wir uns jetzt schon kennen. Wie lange ist das eigentlich her? 35 Jahre. Und da wollte ich Ihnen ein Geschenk machen. Ein Geschenk? Für mich? Ja, ich habe es draußen stehen lassen. Schauen Sie nur nach. Was das wohl ist? Mutter Simon! Wie soll ich Ihnen danken? Und das ist wirklich für mich. Ja, bringen Sie den Käfig nur rein. Stellen Sie ihn auf den Tisch, er hat gern Gesellschaft. Er hat ihn. Gefällt er Ihnen? Ob er mir gefällt? Ich weiß doch gar nicht, wie ich Ihnen danken soll. Er wird sich hier wohlfühlen. Er ist ganz wild auf alles, was glänzt. Und hier in Ihrer Küche blitzt es doch immer. Er wurde mir allmählich etwas lästig. Er ist oft krank und ich kann mich nicht so um ihn kümmern. Oh, er ist reizend. Ich hoffe, dass die gnädige Frau mir erlaubt, ihn zu behalten. Sehen Sie nur seine Farben. Grün und blau und rot und gold. Sagten Sie nicht, er kommt aus Amerika? Sicher nicht weit weg von meinem Victor. Bestimmt. Nun, ich muss in meinen Laden zurück. Hier ist noch etwas Papageienfutter. Auf Wiedersehen, Felicitas. Auf Wiedersehen, Lulu. Wiedersehen, Mutter Simon. Und tausend Dank. Sag höflich auf Wiedersehen, Lulu. Oh, Mutter Simon. Es ist mir so, als wäre eins von den Kindern zurückgekommen. Überfreuen Sie sich nur nicht, Felicitas. Mein süßer kleiner Papagei. Sprichst du jetzt mit mir, ja? Ja. Sprichst du mit mir? Guten Morgen, Lulu. Wie geht's dir heute Morgen, mein Süßer? Was bist du doch für ein verschlafener Vogel. Aber schau, was ich für dich habe. Zucker. Sieh nur. So. Und was tun wir heute? Zuallererst müssen wir dich näher an den Herd drücken. Lulu darf sich nicht erkälten. Es ist ein harter Winter. Felicitas! Und dann machen wir der gnädigen Frau das Frühstück und zünden ihr das Feuer im Wohnzimmer an. Felicitas, wo steckst du denn? Und dann setzen wir uns neben den Herd und du erzählst mir was, während ich das Silber putze. Das wird gemütlich werden, nicht? Nur du und ich. Ganz allein. Ach, hier bist du. Hast du mich denn nicht rufen hören? Was ist los, ne Frau? Ach, du lieber Himmel, du machst mich noch wahnsinnig. Du sollst für mich ins Dorf gehen. Ins Dorf? Sagten Sie? Ja, hier, ich schreib dir's auf. Ach nein, du kannst ja nicht lesen. Ach, was soll ich bloß machen? Oh, Felicitas, du bist doch zu dämlich. Ja, ne Frau. An allem ist nur dieser jämmerliche Vogelschott. Also ich verstehe nicht, wie ich dir jemals erlauben konnte, ihn zu behalten. Es war ja auch am Anfang schlimm genug. Lulu hier, Lulu dort, Lulu hin, Lulu her, zum Rasenpferden. Aber seit du ihn damals verloren hattest, du warst ja ganz krank von der Aufregung, seitdem bist du nicht mehr recht bei deiner Arbeit. Und du kannst ja nichts dafür, dass du einen kleinen Knacks hast und dich für einen Vogel begeisterst. Aber was soll ich mit einer Magd anfangen, die taub ist? Es tut mir leid, Gnefrau. Ich kann wirklich nicht mehr viel hören. Ich habe sie eben auch nicht rufen hören. Es tut mir leid. Der Schreck war halt so groß, als ich glaubte, Lulu ist verloren gegangen. Er ist das Einzige, was ich noch habe. Ihr kleiner Vorstellungskreis wurde immer enger. Glockengeläut und das Brüllen der Kühe gab es nicht mehr. Alle Wesen bewegten sich mit der Lautlosigkeit von Gespenstern. Nur ein einziges Geräusch drang zu ihr, die Stimme des Papageis. Und in die Worte, mit denen sie ihm antwortete, legte sie ihr ganzes Herz. In ihrer Vereinsamung war Lulu ihr fast ein Sohn, ein Geliebter. Eines Morgens, es war ein harter Winter, fand sie ihn tot in seinem Käfig, den Kopf nach unten hängend, die Krallen in die eisernen Gitterstäbe verkrampft. Sie weinte so sehr, dass Mutter Simon ihr sagte, sie solle ihn ausstopfen lassen. Bald sind wir da, mein Liebling. Mutter Simon hat uns die Adresse hier auf einen Zettel geschrieben und ich bring dich gleich in den Laden, wenn wir in Honfleur angekommen sind. Armer kleiner Vogel, wenn du ausgestopft bist, mein Liebes, dann stelle ich dich auf das Brett in meinem Zimmer und wir werden immer beisammen sein. Kalt wird es jetzt, wo es dunkel ist. Aber wenn wir um die nächste Ecke kommen, dann sehen wir schon die Lichter von Honfleur und das Meer. Das Rauschen der Wellen erinnerte mich sonst immer an Virginia und an Victor. Jetzt gibt's nichts mehr, was mich erinnert. Ich bin zufrieden, nur mit dir allein. Gehen Sie von der Straße runter! Ich brauche jetzt nicht einmal mehr Angst zu haben, dass ich dich verliere. Nichts kann mir genommen werden. Aus dem Weg, Idioten! Sind Sie denn taub? Du bist dort auf dem Brett stehen. Für immer. Na, der wird was zeigen. So, das würde ich lehren, Lulu, jetzt auf der Straße herumzuziehen. Wie geht es dir? Mein Gesicht tut so weh. Blut. Ist Blut. Oh, Lulu. Lulu. Wie ist doch alles so traurig, so kalt. Schon als ich klein war, die Pfützen auf der Weide, die Schläge, fortgejagt. Und Theo kam nicht mehr. Oh, Theo. Dort unten. Oh, Fleur, wo Virginia gestorben ist und wo Victor fortgesegelt ist. Wie traurig ist doch alles. Guten Morgen, Lulu. Wie schön du bist dort oben auf dem Brett. Sieh nur, ich habe mir ein Bild von der Taufe unseres Herrgotts gekauft. Der Himmel ist offen. Der Heilige Geist kommt herunter. Und was meinst du wohl, wie er aussieht? So wie du, Lulu. Genauso wie du. Ich glaube, der Herr Pfarrer hat Unrecht. Gott hätte sich bestimmt keine Taube ausgesucht. Tauben können doch nicht sprechen. Der Heilige Geist muss ein Papagei gewesen sein. So einer wie du. Und vielleicht stammst du sogar von ihm ab, Lulu. Wunderbar. Ich denke jetzt nur noch an dich und an Gott. Wie Virginia immer wissen wollte, was ich über Gott denke. Das liebe Mädchen. Ich muss ihr manchmal sehr dumm vorgekommen sein. Wie komisch. Ich werde gar nicht mehr traurig, wenn ich an die alten Tage denke. Alles ist so weit weg. Am liebsten würde ich ja in das Stift der Heiligen Jungfrau gehen, aber die gnädige Frau verlangt, dass ich bei ihr bleibe. Sie ist sehr alt und schwach. Kurz darauf starb Frau Aubin an Lungenentzündung. Nur wenige Freunde trauerten ihr nach. Felicitas aber weinte lange um sie, mehr als gemeinhin um Brotherren geweint wird. Dass die Herrin vor ihr gestorben war, wollte ihr nicht in den Kopf. Sie lebte dahin in der Dumpfheit einer Schlafwandlerin. So, ich darf Ihnen noch das Stück Käse einpacken, Felicitas. Es ist gerade die richtige Menge für eine Person. Sie hört doch nicht, Mutter Simon. Und will auch gar nicht. Sie kann sich nur noch das Allernötigste leisten. Sie ist viel zu stolz, um Almosen anzunehmen. Öffne ihr jetzt die Tür, Jeanne, und steck heimlich den Käse in ihren Korb. Ja, Mutter Simon. Also, auf Wiedersehen, Felicitas. Ich will sehen, dass ich heute noch bei Ihnen vorbeikomme und ein bisschen Wasser für Sie pumpen kann. Danke, Mutter Simon. Sehr liebenswürdig. Sehr liebenswürdig. Wiedersehen. Wiedersehen, Jeanne. Auf Wiedersehen, Fräulein Felicitas. Es ist eine Schande, so ganz allein zu sein, wenn man so alt und krank ist. Und dazu dieser Name. Felicitas bedeutet doch Glück, nicht wahr? Ich merke nichts davon, dass sie jemals was bekommen hat, worüber sie glücklich war. Na, wenigstens etwas, das ihr Frau Aubin das Haus hinterlassen hat. Das Haus hinterlassen? Nein, die nicht. Ein paar Franken und ein paar alte Kleider, das ist alles. Aber wie kommt es... Dass sie immer noch ganz allein dort wohnt? Ja. Nachdem die gnädige Frau gestorben war, wurde das Haus zum Verkauf angeboten. Aber niemand wollte es haben. Es verfällt immer mehr. Felicitas ist dort geblieben. Wo soll sie auch hingehen? Sie lebt vom Gemüse aus dem Garten und geht schlafen, wenn es dunkel wird, weil sie sich keine Kerze leisten kann. Also ich sag, es ist eine Schande. Wenn ich wüsste, dass es mit mir einmal auf die gleiche Art zu Ende geht, dann bekämen Sie noch heute meine Kündigung. Ja, mach dich nur darüber lustig, Mädchen. Jahr um Jahr ging vorüber. Die Fensterläden im Hause Aubin blieben geschlossen, die Latten des Dachbodens wurden morsch, einen ganzen Winter lang tropfte es auf ihr Lager. Nach Ostern spie sie Blut. Am Tag vor dem Fronleichnamsfest hustete sie immer häufiger. Am Abend war ihr Gesicht zusammengeschrumpft, die Lippen klebten am Zahnfleisch, sie musste erbrechen. So, Felicitas, jetzt liegen Sie gut. Komm nur herein, Jeanne, sie schläft gleich. Der Pfarrer schickt mich, Mutter Simon. Er meint, ich soll jetzt ein Weilchen bei ihr bleiben, damit Sie sich die Prozession anschauen können. Das ist lieb von dir, Jeanne. Aber draußen ist es viel zu heiß für einen alten Menschen wie mich. Und einer der Altare steht ja genau vor dem Haus. Da kommt die Prozession ja bald hier vorbei. Die Kinder sehen so schön aus. Ganz in weiß. Aber bleib nur hier, wenn du willst. Und wenn sie kommen, kannst du durchs Fenster schauen und erzählen, was vor sich geht. Dann müssen wir aber erst die Fensterläden aufmachen. Geht das schwer. So. Die sind bestimmt schon seit Jahren nicht mehr geöffnet worden. Wahrscheinlich nicht mehr seit dem Tod von Frau Aubin vor 5 Jahren. Weißt du, dass es fast 50 Jahre her ist, dass Felicitas nach Pont-l'Évêque kam? Sie war gerade so alt wie du, als ich sie zum ersten Mal sah. Und jetzt? Oh, Mutter Simon, wie ist das alles so schrecklich? Urteile nicht so schnell, mein Kind. Es ist gar nicht so einfach zu sagen, was schrecklich ist und was nicht. Was fehlt dir eigentlich? Viele Dinge. Alter, Müdigkeit und dazu eine Lungenentzündung. Lungenentzündung? Wie die gnädige Frau. Wie die gnädige Frau. Was meint sie wohl? Es gefällt ihr beinahe, Lungenentzündung zu haben, weil daran auch ihre teure Herrin gestorben ist, dieser alte Geizkragen. Nur gut, dass ich hier bin und mein Möglichstes tun kann, wenn es zu Ende geht. Zu Ende? Meinen Sie sie? Ja. Mach nicht so ein Gesicht, Kind. Sowas geschieht in jedem Augenblick. Sie hat die letzte Ölung empfangen. Sie freut sich zu sterben. Der Wind trägt den Heugeruch ins Zimmer. Ob sie ihn spürt, was er wohl für sie bedeuten mag. Wer kann das wissen? Für die meisten von uns bedeutet er Liebe. Aber ich glaube nicht, dass die magere Felicitas jemals einen Liebhaber hatte. Komm, Felicitas, gehen wir durch den Wald. Ah, dieser Abend, sieh nur die Sterne und wie das Heu riecht. Komm, du willst doch auch Deo. Ein bisschen Freude haben am Leben. Deo! Deo! Nicht aufregen, ruhig. Mutter Simon, passt auf. Was für ein merkwürdiges Zimmer. Und alle diese Sachen da. Ob sie was dagegen hat, wenn ich mal schaue? Ich glaube nicht. Schaumünzen und Weihwasserbecken, Heiligenbilder. Sie ist sehr fromm. Die Leute machten sich gewöhnlich lustig über sie, weil sie so demütig war. Und doch nie ein Wort von dem erklären konnte, was sie glaubte. Und wenn sie es mal versuchte, dann brachte sie alles durcheinander und redete Unsinn. Ich verstehe nicht, wie jemand wirklich fromm sein kann, wenn er dumm ist. Das Zimmer ist ja vollgestopft mit altem Zeug. Man kann sich kaum rühren. Oh, was ist denn das für ein Kästchen mit den vielen Muscheln? Vorsichtig, Jeanne. Sie bekam es von ihrem Seemannsneffen, der nicht mehr zurückkehrte. Sie beobachtet mich. Bestimmt soll ich ihr das Kästchen geben. Dann gib es ihr. Hier, bitte. Victor. Ich muss zum Fluss und die Wäsche spülen. Was meint sie? Kümmere dich nicht darum. Schulhefte? Ein Spielball? Und ein paar Kinderschuhe, als ob sie Kinder gehabt hätte. Und das muss mal ein hübscher Sonnenhut gewesen sein. Ja, er gehörte dem kleinen Mädchen, das gestorben ist. Gib ihr den Hut, sie beobachtet dich immer noch. Aber vorsichtig. Hier, bitte. Ich werde dem Märchen erzählen. Kuchen packen und dein schönes Haar kämmen und dir helfen. Ich bin so froh, dass ich dich habe, Felicitas. So gehen. Da ist eine Landkarte und hier, wo mein Finger ist, da ist Frankreich. Ach, Felicitas, bist du aber dumm. Du weißt ja überhaupt nichts. Mutter Simon, sie weint. Quälen Sie sich nicht, Felicitas. Bleiben Sie ganz ruhig liegen. Und wenn der Fronleichnamszug vorbeikommt, werden wir Ihnen alles erzählen. Ob Sie das noch interessiert? Sieh mal, auf dem Brett dort oben stand Ihr kostbarster Besitz. Sie hat ihn für den Altar da draußen gestiftet. Was war es denn? Ein alter, ausgestopfter Papagei. Das einzige, dem sie noch Liebe schenken konnte. Er ist von Würmern zerfressen, ein Flügel ist zerbrochen und die Sägespäne fallen heraus. Aber das kann sie ja zum Glück nicht mehr sehen. Sie kommen? Ja. Erzähl uns, was du siehst. Sprich laut, damit Felicitas dich hören kann. Manchmal kann sie es nur. So, meine liebe Felicitas, die Prozession kommt. Können Sie den Gesang hören? Geht's ihm gut, Lulu? Aber natürlich. Jeanne, erzähl uns, wie es unten im Hof aussieht. Jetzt sind sie beim Altar stehen geblieben. Der Pfarrer steht an der Spitze und trägt das Allerheiligste. Er hat ein wunderschönes Messgewand an. Dann kommt die Kapelle. Und die Kinder ganz in Weiß. Drei kleine Mädchen streuen Rosenblätter. Erzähl uns vom Altar, Jeanne. Hören Sie nur, Felicitas. Der Altar ist ganz bedeckt mit Blättern und Bändern und Blumen. An jeder Seite steht ein Orangenbaum und Sonnenblumen und Lilien. Silberne Leuchter sind auf dem Altar und Porzellanvasen und lauter kostbare Sachen, die die Leute gestiftet haben. Oh, eine vergoldete Zuckerdose mit einer Veilchenkrone, zwei chinesische Schirmchen und in der Mitte... Felicitas, hören Sie? In der Mitte steht ein Papagei. Grün und rot und blau und gold. Lulu. Ja, Lulu. Dann begann der Todeskampf. Ein Röcheln, das immer schneller wurde, hob die Brust. Der ganze Körper bebte. Vom Hof schollen dröhnende Posaunenklänge ins Zimmer. Das Geräusch der Schritte klang wie das Trappeln einer Herde. Dann trat tiefe Stille ein. Azurblauer Weihrauch drang in die Kammer. Felicitas weitete die Nasenflügel und sog ihn mit mystischer Wollust ein. Ihre Lider schlossen sich, ihre Lippen lächelten, ihre Herzschläge wurden immer langsamer, immer schwächer, wie ein verhallendes Echo. Und als sie ihren letzten Atemzug aushauchte, glaubte sie, der Himmel tue sich auf und über ihrem Haupt schwebe ein riesenhafter Papagei. Wir brachten das Hörspiel Felicitas von Barbara Bray nach einer Novelle von Gustave Flaubert. Die Personen und ihre Sprecher waren die junge Felicitas Maria Körber, die alte Felicitas Hilde Körber, Theodor Gerhard Winter, Frau Aubin Ellen Daub, Paul Dieter Henkel, Virginia Monika Rolf, Mutter Simon, Hildegard Grete, Jeanne, Rosemarie Kirstein. In weiteren Rollen hörten sie Maria Fauser, Rudolf H. Krieg und Lars Dottenhoff. Erzähler Günter Schramm. Ton Reinhard Krawulski, Regie Frenze Roloff.